Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 461, der wahre Computer. Thema heute, PC-Mode, ja, endlich aktiv bei mir. Dazu sage ich auch gleich noch einiges und hoffe, die Aufnahme klappt auch überhaupt. Ja, das erste Mal in diesem Modus. Warum das möglicherweise ein Problem sein könnte, werdet ihr noch erfahren. Zweites großes Thema. Eigentlich hätte ich gerne zwei Sendungen daraus gemacht. Google I.O. 2019. Ihr könnt euch vorstellen, mit diesen zwei Themen ist die Sendung eigentlich schon komplett voll. Deswegen werden die News heute auch ziemlich mau ausfallen. Der Community-Bereich muss ich sogar auf nächste Woche verschieben. Da werde ich mir allerdings auch etwas mehr Zeit nehmen und auch die Themen von dieser Woche nochmal genau besprechen. Da war nämlich einiges Interessantes dabei, das bestimmt viele interessieren wird. Und die App der Woche habe ich mit Ach und Krach auch noch herausgefunden und damit war dann der Startschuss gegeben. PC-Modus, bye-bye Desktop. Ja, ich habe seit mehreren Tagen das Honor View 20 mit einem Zoe Touch Adapter an einen 24,5 Zoll Monitor angeschlossen. Mit LAN-Anschluss, HDMI-Ausgang und mehreren USB-Schnittstellen. Der Kartenleser ist auch integriert, habe ich noch nicht mal probiert, weil, ja. Und das Ganze wird eben über USB-C verbunden mit dem Smartphone und dann kann es eigentlich losgehen. So unkompliziert ist es tatsächlich. Dann schaltet das Smartphone direkt in diesen Desktop-Modus. Es läuft auch gleich. Ja. Man hat eine ziemlich simple Oberfläche, muss ich sagen, ohne viel Geschnörkel. Unterscheidet sich hier deutlich von dem DeX-Mode von Samsung. Da ist der PC-Mode beim Huawei deutlich sparsamer in der Taskleiste. Man hat ein kombiniertes Übersichtsfeld, wo der Akku, die Akkustärke angezeigt wird und ähnliches. Ja, Tastatur, Soundausgabe und so weiter. Man kann übrigens den Sound umschalten von Display-Ausgabe auf Smartphone-Ausgabe, was super praktisch ist, wenn ihr nämlich einen Bluetooth-Kopfhörer beispielsweise verbunden habt mit dem Smartphone und habt den auf. Wenn ihr den Display-Sound anschaltet, kommt der Sound aus dem Display, also Monitor oder halt dort angeschlossene Stereoanlage oder ähnliches. Oder wenn ihr dann auf Smartphone schaltet, dann könnt ihr auch hier mit Bluetooth-Kopfhörer hören. Das heißt, dass der Kopfhörer oder das Gerät kann direkt mit dem Smartphone verbunden werden, was natürlich jede Menge Vorteile bietet. So, also das war es auch im Prinzip, ja. Der Rest ist abhängig von den Apps natürlich, genau. Und da muss ich sagen, gab es einige Überraschungen. Apps, wo ich gedacht habe, die werden sicherlich nicht funktionieren wunderbar. Und einige sogar, wo ich gedacht habe, okay, das ist natürlich klar, dass das geht, die haben so ein paar Probleme. Also es läuft alles, aber mit einigen Ecken und Kanten. Das muss man schon sagen. Beispielsweise ist hier der Chrome-Browser ein Knackpunkt. Der schaltet in einen echten Desktop-Modus, was ich sehr gut finde. Das heißt, man kann hier ganz normal arbeiten, ohne dass man hier mit den Mobilansichten herumdoktern muss. Das wäre nämlich überhaupt nicht gegangen. Ja. Da hat man keine Tabs oben und so weiter. Das geht einfach nicht. Da muss man zum Hin- und Herschalten mehrere Klicks machen. Das kann man einfach nicht tun. Und deswegen ist es nun mal besser. Allerdings ist es so, dass dieses Gerät, dass diese App tatsächlich instabil läuft. Die Tabs oben, die verschwinden teilweise, die sind weg auf einmal. Und die kann man auch nicht einfach wieder zurückkriegen, ohne dass man den Browser restartet. Das heißt, zum Glück ist es so, die Seiten werden ja gespeichert. Also das heißt also, wenn ich den Chrome-Browser schließe und öffne den gleich, dann sind alle Tabs, die beim Schließen offen waren, man nicht gesehen hat, wieder vorhanden und werden allerdings neu geladen. Ja. So, das geht. Und das hat mich doch ein bisschen gewundert, dass diese App so instabil läuft. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ob das jetzt nun am PC-Modus liegt oder ob das am Chrome-Browser liegt, ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls, wenn ich eine Webseite offen habe und scroll dann nach oben, zu weit nach oben, ja, dann sieht man, dass da was passiert, ja, also so wie sowas ähnliches, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, da gibt es oben auf einmal so einen Schatten, ja, also gewollt, wie auch beim Smartphone, aber dann verschwinden oben die Tab-Reiter und die sind auch nicht mehr da, die kommen auch nicht mehr zurück. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das funktioniert besser beim Firefox, der zwar im Mobilmodus ganz normal arbeitet, aber der ja schon von Natur aus auch im Mobilmodus diese Tab-Reiter hat. Von daher sind die sehr gut zu gebrauchen. Da ist wiederum ein kleines Problem mit der Schriftgröße. Also einige Webseiten kann man da überhaupt nicht benutzen, weil die Schrift riesig ist. Und es gibt, ich habe keine Möglichkeit gesehen, hier die Skalierung zu ändern. Ja. Überhaupt ist das eines der größten Darstellungsproblemen, dass man die Skalierung nicht einstellen kann. Also beim 24,5 Zoll Monitor muss ich schon sagen, das sind schon Schriftgrößen, die hauen rein. Ja, also das mag zwar schon gut sein, also man kann super alles lesen, ja, aber so zwei bis drei Schriftgrößen kleiner wäre schon besser. Dann würde das Ganze viel besser aussehen und man hätte ja auch mehr Informationen auf dem Bildschirm. So ist es oftmals eben, ja, sagen wir mal, ein bisschen Platz verschenkt. Hm. Gut, soweit alles in Ordnung. Wo es noch ein paar Probleme gab, offenbar bei... Also neben diesen Chromebugs im LAN. Ich habe ja hier diesen Adapter mit LAN-Anschluss. Das war mir auch sehr wichtig, weil das WLAN ist nicht so optimal. Das geht schon wesentlich schneller hier bei mir mit dem Ethernet-Anschluss und das klappt auch. Allerdings muss ich, bevor ich den Adapter anschließe, muss ich das mobile Daten ausschalten und Wi-Fi ausschalten. Und zwar komplett. Und also deaktivieren, Wi-Fi deaktivieren und mobile Daten deaktivieren. Dann den Adapter anschließen und dann erkennt er den LAN-Zugang und zack, alles funktioniert. Das ist ein bisschen komisch, aber lässt sich offenbar nicht anders machen. Ansonsten funktioniert das nämlich nur, wenn ich das LAN-Kabel abziehe, dann eben über Wi-Fi. Oder, wenn Wi-Fi nicht vorhanden ist, über Mobildaten. So. Das ist ein bisschen komisch, wie gesagt. Gut, ich kann es verschmerzen, ich würde mir da aber doch lieber so eine Automatisierung wünschen. Warum wird das nicht automatisch gemacht, ja, wenn man Adapter anschließt? Dass es dann, falls ein LAN-Kabel eingesteckt ist. Ne? Aber das sind alles solche Feinheiten. Ich denke nicht, dass die Firmen da groß dran denken, weil eben das noch ein seltenes Szenario ist. Ne? Wenn man mal ganz ernsthaft fragt, ja, funktioniert denn auch auf einem Smartphone problemlos LAN? Ich meine, dann gibt's ja erstmal Gelächter, ne? Ja klar, willst du das Kabel mitschleppen und so, ne? Also, dass man dann eben über stationären Einsatz im Desktop-Modus, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Naja. Die Performance hingegen ist ausgezeichnet, die ist gut, die ist schnell. Ich habe Video-Codierungstests gemacht und die sind schneller als bei meinem alten Laptop. Wie auch erwartet, der Prozessor vom Honor View 20, der Kirin 980, hat es natürlich drauf, der ist schnell. Die 8 GB Hauptspeicher kommen im Desktop-Modus auch ganz gut zum Tragen, muss man sagen. Denn hier sehe ich, wenn ich hier verschiedene Tools nehme zur Kontrolle, sehe ich, dass der Hauptspeicher fast immer ausgereizt ist und sogar eine Swap-Partition aktiv ist. Von 4 GB Größe und die ist auch als gut voll. Also man sieht hier, das Gerät arbeitet unter Ausnutzung des RAMs gut. Ja. Jetzt speziell beim Honor View 20, es wird noch nicht mal besonders warm. Ja. Bei der normalen Benutzung, also da fällt nicht viel ins Gewicht. Ich habe sogar gemerkt, es ist deutlich kühler, als wenn ich das im normalen Modus, also als ganz normales Smartphone benutze, weil das Display ausgeschaltet ist und das bedeutet wesentlich weniger Wärmeentwicklung und das macht sich dann doch bemerkbar. Auch bemerkbar macht sich offenbar eben diese Flüssigkeitskühlung, die da verbaut ist im Honor View 20, denn ich hätte damit wesentlich höheren Temperaturen gerechnet, ja. Der Adapter hingegen wird ordentlich warm, aber das war auch so beschrieben und das ist auch keine Fehlfunktion, das ist in Ordnung. Was öfters auftritt, und das ist natürlich sehr ärgerlich, dass manche Apps und manchmal auch die Oberfläche offenbar beendet werden. Also die macht wirklich wie ein Reset, also teilweise gibt es ein Software-Reset, wo dann alle Windows wieder automatisch erscheinen. Man sieht aber, dass das erst geschlossen wird. Ja, wupp, dann geht es wieder neu auf. Okay. Und dann ist aber oft so, dass dann irgendwann innerhalb von kurzer Zeit ein Hard Reset passiert. Das heißt, die Oberfläche wird ganz geschlossen. Man sieht auch, dass dieses schöne Magic Desktop Boot Logo ja, nochmal neu kommen. Wird also richtig zurückgesetzt. Und auch das Smartphone wird, die Oberfläche vom Smartphone wird tatsächlich zurückgesetzt, der Launcher. Man kann es deutlich sehen. Was dafür verantwortlich ist, ob das noch Einstellungen sind, die ich besser machen muss, oder ob das jetzt ein Problem vom Adapter ist, was ja durchaus sein kann, der Zoe Touch Adapter, ja, der könnte für solche Unterbrechungen sorgen. Oder eben irgendwas anderes, eine App, die im Hintergrund läuft oder ähnliches. Das ist, wie gesagt, das muss ich erst noch über längere Zeit prüfen. Aber ob ich da eine zufriedenstellende Lösung dann dafür finde, das bezweifle ich noch. Ich denke einfach, hier ist vielleicht noch ein bisschen an der Stabilität zu feilen von Honor bzw. von Huawei. Mal gucken. Ja, Games. Games sind super genial. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn sie richtig nutzbar sind, also gleich mal alle eins vorweg, wenn Multitouch-Apps vorhanden sind. Also Multitouch-Apps können nicht funktionieren, weil man nur einen Mauszeiger hat. Also Ende Gelände. Ja, geht nicht. Das ist natürlich sehr schade, das heißt, die Spiele müssen dann in dem Fall einen Gamepad-Modus unterstützen. Wenn das der Fall ist, ist alles wunderbar. Zum Beispiel bei Evoland 2 kann man wunderbar auf dem 24,5 Zoll Monitor zocken. Die Latenzzeiten sind gut. Ich habe mit dem Monitor auch einen Gaming-Monitor geholt, aus Absicht, mit einer Millisekunde Latenz vom Monitor her, damit sich das nicht noch summiert. Weil eine gewisse Latenz habe ich einfach vorausgesetzt. Sie ist aber so nicht spürbar. Und das finde ich nicht schlecht. Da habe ich Schlimmeres befürchtet. Ja, ich kenne ja noch so die MHL-Adapter, die es da gibt. Und die haben immer deutlich nachgezogen. Und das ist hier jetzt glücklicherweise nicht der Fall. Also da habe ich wohl Glück gehabt. An dem Adapter sind auch drei USB-Anschlüsse vorhanden, an dem auch das mein USB-Mikro steckt, mit dem ich jetzt ja gerade die Sendung aufnehme. Auch das ist ja eben eine Voraussetzung gewesen, dass das funktioniert. Konnte ich im Vorfeld allerdings auch schon prüfen. Und daran ist auch noch ein weiterer USB-Hub angeschlossen, der im Monitor drin verbaut ist, wo dann eben die Tastatur und Maus wiederum dran angeschlossen sind. Ein Anschluss ist frei für externe Festplatten und USB-Sticks hier anzuschließen, was ebenfalls recht gut funktioniert. Auch das war ja eine ziemlich wichtige Sache bei mir, denn die Daten, die alleine schon durch die Produktion von den Netcasts hier anfallen, sie ist so groß, dass der interne Speicher ja im Vierteljahr wohl voll wäre. Ja. Und deswegen geht das natürlich nicht. Okay, also das ist soweit ein erster Eindruck. Ich habe es ja erst 3 Tage in Benutzung heute. Das ist mit der Sendung hier, ist auch die Feuertaufe. Die Wochensicht hat einigermaßen gut geklappt. Ne? Ich klopfe mal auf Holz. Wie es jetzt weitergeht, wird man noch sehen. Natürlich muss ich gucken, dass ich das so hinkriege, dass die Oberfläche etwas stabiler läuft. Ja, das muss sein. Ich hoffe, dass ich da das Problem irgendwie finde. Das mit dem Laden kann ich verschmerzen. Das mit dem Chrome-Browser, ja, das geht auch. Ja, es ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber es geht. Im Normalfall nutze ich wieder zum Surfen, außer eben für Google-Dienste, den Firefox, weil es da einfach besser klappt. Ja, wie gesagt, mit diesen Seiten, wo dann eben die Schriftarten zu groß sind. Ich habe leider auch da keine Möglichkeit gefunden. Ich kann auch bei den Seiten die Einstellungen verändern, wie ich möchte, auf Mini-Font stellen, und das wird einfach nicht gemacht. Da ist wohl so eine Art Mindestgröße beim Font eingestellt. Die Mindestgröße ist viel zu groß. Ja, ich kann die wohl auch nicht umstellen. Das wird sich dann ebenfalls noch zeigen, aber gefunden habe ich da nichts. Mal sehen, ob es da irgendwo eine Lösung gibt. Ja, man muss auch bedenken, das ist alles am Anfang, diese Welle, was da jetzt losgetreten wird. Und auch nur deswegen, weil Google ja angekündigt hat, dass bei Android Q ein nativer Desktop-Modus vorhanden sein wird. So werden die Firmen wohl noch etwas genauer auf ihren Desktop-Modus gucken, dass der hier vielleicht etwas noch ausgebaut wird, noch verbessert wird, weil das ist jetzt offenbar ein Ding. Ne? Ansonsten hat ja Huawei diesen PC-Modus schon relativ lange, übrigens ohne meines Wissens. Das bedeutet, die haben hier sehr wenig nur das Thema rausgehauen. Denn im Prinzip suche ich sowas schon seit mehr als einem Jahr. Ja? Deutlich länger als einem Jahr. Ich wollte mir ja extra dieses Razer Phone mal holen wegen diesem Linda Adapter, aber das hat sich irgendwie, ist das nicht in die Pötte gekommen, und diese Linda Erweiterung gibt es offiziell jetzt auch noch nicht zu kaufen, und daher hat sich das dann eh erledigt. Mit diesem Adapter zum Anstecken hier, das ist ganz praktisch. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie da die ob die Stabilität auch mit diesen Adaptern zusammenhängt. Das wird man alles noch sehen im Laufe der Zeit. Hat es jetzt den Desktop abgelöst bei mir? Ja, ich habe hier keinen mehr stehen. Also von daher ja, ob ich den wieder aufbauen werde, also den Laptop wieder nutzen werde, das hängt davon ab, wie das in Zukunft auch weiterhin funktioniert. Die Funktionen, die ich benutze, ist alles okay. Ja, ich mache fast alles im Web. Die Apps funktionieren fast alle im Desktop-Modus. Ja. Wenn nicht, funktionieren sie im Phone-Modus. Da kann man auch umswitchen im Betrieb. Und von daher habe ich überhaupt gar kein Problem. Chatten mit Line im Hintergrund, auch das überhaupt kein Problem. Auf der Desktop-Oberfläche nicht schlecht, muss man sagen. Also alles in allem bin ich zufrieden und sehe erstmal von der Funktionsvielfalt her keinen Grund mehr, den Laptop nochmal zu benutzen. Nur eben die Stabilität, die macht mir noch ein bisschen Sorgen. Das wird sich dann zeigen, wie das im Normalfall geht. Aber auch ganz klar, muss ich sagen, wird es dahin gehen, dass ich jetzt nicht mehr den ganzen Tag, wenn ich irgendwas mache, an den Laptop gehe, sondern ich werde auch verstärkt mit dem Smartphone ohne Desktop-Modus arbeiten, weil jetzt eben alles vom Smartphone aus erreichbar ist. Ja, also so schnell mal einen USB-Stick anschließen kann ich auch ohne den Desktop-Adapter. Dafür habe ich nur einen OTG-Adapter hier. Ja, also das geht sowieso. Jetzt muss ich nicht wegen jeder Kleinigkeit den Laptop starten. Ja, weil die meisten Sachen kann ich sowieso, sofern die Daten eben vorhanden sind, und das sind sie ja jetzt zwangsläufig auf dem Gerät, dann eben auch am Smartphone machen, überall, wo ich bin. Auch das ist gar nicht so schlecht. Jo. Ich denke, ihr habt sicherlich noch einige Fragen zum Desktop-Modus. Ja, die könnt ihr in der Community stellen. Die werde ich dann auch dann nächstes Mal beantworten. Ja. Sonst habe ich jetzt eigentlich alles gesagt, was mir wichtig war. Also im Prinzip ja. Die Steuerung funktioniert. Es geht alles. Ja, die Menüs sind gut. Fühlt sich an wie Chrome OS ein bisschen. Ja. Und ich wüsste jetzt nichts groß, was jetzt da mir die Show da verhageln würde. Ich war im ersten Moment wirklich sehr überrascht, wie genial das ist. Da hätte ich am Anfang mit mehr Problemen gerechnet. Diese Details, die dann eben ein paar Probleme verursacht haben, ist natürlich klar. Das ist nervig, ja. Aber insgesamt gesehen bin ich schon äußerst überrascht. Und ich kann euch sagen, wenn ihr solche Spiele wie beispielsweise Ravenhill nutzt, das ist schon fast wie wenn ihr cheaten würdet. Ehrlich, ich habe da ein schlechtes Gewissen, das auf dem Desktop zu spielen, weil das ist so, so viel besser, das Game. Ja, riesiges Bild, man sieht alles. Ja, man muss nicht mehr scrollen wie auf dem Smartphone. Es ist fantastisch. Ja. Und, aber es ist schon fast unfair, das Spiel, ne? Ja. Auch andere Spiele habe ich getestet, wie gesagt, da ist eben abhängig mit dem Gamepad-Unterstützung oder irgendwie andere Steuerung. Manche Spiele, so Simulationsgames, kann man gut mit der Maus spielen, natürlich, das geht. Aber ja, Spiele, wo eben dann zum Beispiel man mehr als einen Finger auf den Touchscreen drücken muss, und das geht dann natürlich nicht. Leider auch PES 2019, weil das wäre natürlich der absolute Hammer gewesen, das im Desktop-Modus zu spielen. Es geht, ich kann starten, aber ich kann es nicht spielen, weil ich kein Multitouch habe. Ja, ganz einfach. So ist das. Vielleicht gäbe es da eine Möglichkeit, wenn man, aber das muss ich erst noch testen, es gibt ja so Multitouch-Pads. Wenn man die per USB anschließen würde, und dann hätte man ja mehrere Druckpunkte. Da muss ich aber erstmal gucken, ob der Modus wiederum das unterstützt. Ja, weil der Desktop-Modus fängt ja eigentlich Eingaben ab und leitet das eben an die Maus um, sozusagen. Ja, genau. Okay, also, das war immer das. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Line-Community, dann werde ich das nächste Woche auch beantworten. Sofern es möglich ist. So, jetzt zum nächsten großen Thema. Google I.O. 2019. Ja, war da, und es war, wie erwartet, nicht wirklich so der Megabringer. Ja, das muss man schon sagen. Ein paar interessante Sachen wurden allerdings gezeigt. Und für Deutschland war es eigentlich mau. Ja, muss man sagen. Also zunächst mal Android Auto. Android Auto wird umgebastelt. Ja, ja. Einige News-Redaktionen schreiben auch, Android Auto wird eingestellt. Ja. Warum das nicht so falsch ist, kann man eigentlich sehen, wenn man dieses Redesign sich mal genauer anguckt. Also Android Auto wird in Zukunft einfach Teil des Google Assistants sein, und man wird Android Auto mit dem Google Assistant steuern können. Android Auto in der Form wird es dann nicht mehr geben. Und deswegen wird auch an diesem Redesign rumgebastelt. Also man kann es so oder so sehen. Android Auto wird verbessert oder Android Auto wird abgeschafft und durch den Google Assistant ersetzt. So beide Sachen, glaube ich, kann man gelten lassen, beide Aussagen. Ja. Nehmt einfach die, die euch lieber ist, aber ich befürchte, es wird vorherrschen, dass Android Auto eingestellt wird, weil das ist ja mal das Ding, was Google macht, Einstellen von Diensten. Ja. Und das wird ja danach gesagt. Ja, ist das ein großes Ding? Nö. Ich sag's immer wieder, Android Auto ist bei der Masse nicht angekommen, weil es von der Bedienung her zu umständlich ist mit dem Smartphone und zu selten ist, als dass es im Auto in den Sachen eingebaut sind. Immer noch ist es so, auch wenn schon viele Neuwagen eben mit Android Auto Unterstützung ausgeliefert werden, die sich ja jetzt auch nochmal ändern wird. Da wird sich zeigen, was dann überhaupt passiert. Bis so ein nennenswerter Markteinteil dann eben vorhanden ist mit Leuten, die das überhaupt nutzen können, selbst wenn sie es wollten, ist dann eben, dauert ziemlich lange. Ja. Ganz ehrlich, das im Auto mit dem Smartphone zu nutzen, das hat mich nie auch nur im Entferntesten interessiert. Keine Ahnung, wieso. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich die Musik steuern kann über Bluetooth im Auto. Ja, über meine Bluetooth-Anlage, die im Auto eingebaut ist. Da kann ich im Prinzip alle Funktionen nutzen. Und telefonieren kann ich über die Anlage im Auto. Und die Navigation starte ich vor der Fahrt, nicht während der Fahrt. Und dann brauche ich auch kein Android Auto. Und das war's. Das ist alles. Und vielleicht bin ich deswegen auch da sehr, unenthusiastisch. Ja, pass auf mit diesen schwierigen Worten. Ne? Sollte man nicht machen. Live Caption und Relay. Das war ein Thema, was mich fasziniert hat. Aus mehreren Gründen. Denn zunächst mal bringt es sehr viel Erleichterung in der Benutzung von bestimmten Diensten, aber es bringt wirklich sehr viel für Leute, die Einschränkungen haben. Zum Beispiel Leute, die Sehschwäche haben oder auch die vielleicht im umgekehrten Sinne Hörschwäche haben, die also auch teilweise komplett taub sind. Die Leute können mit diesen Funktionen jetzt telefonieren. Und ich meine, das ist für diese Menschen pures Gold wert. Ganz klar. Die Übersetzungen und dieses Live-Relay, ich glaube, es gibt dafür kein anderes Wort, für Text in Sprache umzuwandeln, um beispielsweise Leute mit Leseschwäche, ja, die Sachen vorlesen zu lassen, so dass sie das auch verstehen, ist auch eine tolle Sache. Aber da hat Google leider ein klein wenig daneben gehauen, finde ich. Das war nicht plausibel, was sie da gezeigt haben, als Beispiel mit dieser Inderin, die eben zum ersten Mal die Zeugnisse der Kinder lesen kann, ja, und jetzt auch endlich alleine an den Geldautomaten gehen kann und dort Geld abheben kann, weil sie dann eben das Smartphone entweder aufs Zeugnis oder eben auf den Geldautomaten, aufs Display hält und da drauf drücken, dann kriegt sie das vorgelesen, ja, und dann kann sie das benutzen. Also sie hat keine Sehschwäche, sondern sie kann einfach nicht lesen, ja, kann einfach nicht lesen. Nur, da habe ich mich gefragt, die komplizierte Smartphone-Bedienung bekommt sie hin. Zwei Tasten auf dem Geldautomaten nicht. Tut mir leid, das ist nicht ganz plausibel. Also jemand, der überhaupt nicht lesen kann, der wird mit dem Smartphone auch Probleme haben. Ne? Und Das wäre vielleicht noch schlüssig gewesen. Man kann es ja ausgiebig erklären lassen, wenn dann zum Beispiel die Aussage nicht gewesen wäre, als die Kinder weg waren, habe ich dann damit angefangen zu probieren. Aha. So, also das war nicht konsistent. Das ist wirklich schade, dass das so, hat da nicht jemand aufgepasst? Ich finde es echt schade, dass das Thema damit eigentlich so ein bisschen in Frage gestellt wird. Ja, weil ich denke, dass das durchaus eine wunderbare Sache ist, nur eben vielleicht nicht genau, wenn man nicht lesen kann. Ja, zumindest nicht so einfach. Wie gesagt, die Smartphone-Bedienung, ich glaube, da ist Lesen schon von Vorteil. Das meine ich jetzt nicht witzig oder so, ja, das meine ich ganz ernst. Tja, und dann war noch das Phone, dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Und ich nenne es auch nicht, weil es ein Schandfleck ist, muss ich sagen. Ein Schandfleck für Google. Ja. Zuerst bringen sie ein vollkommen überteuertes Gerät heraus. Dann bringen sie eine abgespeckte Version von diesem vollkommen überteuerten Gerät raus und bringen es zum Normalpreis raus. Was mich allerdings am meisten ärgert, dafür kann ja Google nichts. Aber irgendwo scheint so die Tech-Branche mittlerweile, also die Google-Tech-Branche mittlerweile so angekommen zu sein auf dem Niveau der Apple-Community vor 10 Jahren oder sagen wir mal vor 8 Jahren. Egal was rauskam von Apple, ja, in ein wahnsinniges, euphorisches Kaufen verfallen ist. Ja. Es kam was raus und egal, es war der letzte Dreck. Es war Gold. Boah, lange Schlangen bildeten sich, um genau denselben Mist zu holen. Also, das war wirklich, und die Tech-Welt, die Tech-News-Welt, ja, schreibt sich um Kopf und Kragen. Ja, da bringt Apple eine Hülle raus, um ein defektes Gerät zu kaschieren, und dann wird da draus der super Kundenservice des Jahrhunderts. Ja, Wahnsinn. Aber mittlerweile sind wir jetzt angelangt bei der Tech News Presse bei Google. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, dass dieses Gerät auch nur ein einziges Wort des Lobes bekommt. Es ist mir unbegreiflich. Es gibt von den Konkurrenten für diesen Preis weitaus bessere Geräte. Die Single-Lens-Kamera ist für heutige Verhältnisse im Mid-Range. Ja, sie macht gute Fotos, aber mehr auch nicht. Das kann man ganz klar bei DxO-Mode sehen. Und die Prozessorleistung ist Mid-Range, Leute, Mid-Range. Ja. Für dieses Geld bekommt man auch schon ein sehr, sehr gutes Gerät mit exzellenter Ausstattung. Das Ding, ich meine, 64 GB Speicher. Für 399? Niemals. Das ist vorbei. Das sind Preise von vor 2 Jahren. Das kann man nicht mehr machen. Ich meine, es ist auch nicht so genau, wisst ihr, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ab 399, das XL kostet ja mehr. Ne? Aber das ist nur am Rande, scheint ja keinen zu interessieren. Okay, ja, egal. 399, kriegt ihr eine Wumme von Gerät, ja, weil nämlich oben und unten ein dicker Bezel dran ist, der die Gesamtgröße des Gerätes so macht wie bei der Konkurrenz 6 Zoll Gerät. Das XL, ich weiß nicht, kann man jemanden totschlagen damit. Und das alles ist einfach nicht okay. Der Preis selbst ist ja okay. Nur nicht das Gesamtpaket. Ja? Und deswegen lasse ich es dann auch hier mit Ben. Ich werde da auch nichts mehr dazu sagen. Ja? Wer das Gerät kaufen will, weil es von Google kommt, und garantiert immer als erstes mit den Updates seine Produktivität kaputt gemacht bekommt. So ist nämlich Google leider auch angekommen jetzt. Ja. Der kann das gerne machen. Das Geld ausgeben, weil Google draufsteht und dann sich das so schön zusammenreimen, so wie es die Tech-Presse schreibt, ne, wie toll die Kamera ist. Und dann sehen ja auch die Bilder gleich ganz anders aus. Haben wir ja auch früher immer wieder gesehen beim iPhone, ne, wie überzeugt die Leute selbst von den Bugs in dem Gerät waren. Saugeil. Ja, ist alles nur PR, alles nur Marketing. Und offenbar ist das jetzt hier auch der Fall. Wenn ihr also begeistert seid darüber, dann kann euch und soll euch auch niemand davor abhalten, dieses Gerät zu kaufen. Ich kaufe dann lieber ein richtiges Telefon. So, nur HQ-Backup. Ja, nur High-Quality-Backup, keine Original-Quality. Also das ist auch sowas, wenn ihr euch dieses Phone, dessen Namen nicht genannt werden darf, kaufen wollt, weil ihr dann sagt, ja, da habe ich ja unbegrenzt Speicher im Originalformat. Nein, habt ihr nicht. Es wurde ausdrücklich nochmal gesagt. Es steht auch ausdrücklich nochmal in den Daten drin. Auf der Keynote wurde es erwähnt. High-Quality-Backup, also das, was ihr mit jedem normalen 99-Euro-Smartphone mit Android bekommt, das kriegt ihr auch mit dem. Und ansonsten müsst ihr, wie bei jedem anderen Smartphone, auch dafür bezahlen, für den Speicher. Und das geht schnell ins Geld, vor allem, wenn ihr Videos nutzt. Ja. Und ja, also das ist der Vorteil ist auch nicht mehr da. So, was haben wir denn noch? Es gab tatsächlich etwas, was mich noch überrascht hat. Und wo ich sogar gedacht habe, Mensch, das wäre ja nicht schlecht. Mal gucken, was das kostet. Ja. Und weil ich bin ja momentan, ja, also von dem Google Assistant, Google Home, gehe ich ja momentan weg und switche auf Alexa. Nur bei Alexa habe ich jetzt, hoppla, geht er jetzt hinten wieder an? Hoffentlich nicht. habe ich ja jetzt nicht unbedingt, oder ich habe zwar einige Echos, ja, aber keines mit Display. Und da frage ich mich jetzt, soll ich mir doch einen Google Assistant, ein Google Home mit Display holen oder nicht? Tja, und dann kam auf einmal zu dieser neuen oder dieser unbenannten Serie, ja, diese Nest Hubs, Google Nest Hubs, ja, die haben früher mal anders geheißen, ich glaube einfach nur Google Hub oder so, ja, die wurden jetzt eben umbenannt. Und Nest Hub, genau, Google Nest Hub. Und gut, nicht, dass der interessant wäre, ja, denn den gibt es ja schon eine Zeit lang, der wurde jetzt nur umbenannt. Und haltet euch fest, den gibt es jetzt auch in Deutschland. Okay, schön. Weiter, denn es gibt was Besseres. Den Google Nest Hub Max. Und das ist etwas, das hat mich wirklich sehr, sehr interessiert. Vor allem auch, weil es eine Funktion drin hat, für Videochat zu machen, Videotelefonie. Und die Kamera, die ist eine Weitwinkelkamera und die Software, die kann tatsächlich den Leuten folgen und reinzoomen in das Bild. Sozusagen, dass derjenige, der spricht, immer im Mittelpunkt des Bildes ist. Eine faszinierende Sache und eine vernünftige Erweiterung. Das ist genial. Natürlich kann man mit diesem Gerät auch alles steuern, ja. Man hat sehr viele Möglichkeiten, sehr exzellente Soundausgabe auch, ja. Und was mich auch sehr fasziniert hat bei diesen Max-Geräten, ja, man sieht es auch bei dem, unten ist der Lautsprecher relativ wuchtig, das heißt, ja, laut kann man es machen. Jetzt bin ich nun nicht derjenige, wo laut macht, aber schon bei meiner sehr moderaten Lautstärke muss ich dann doch schon mal meine Stimme erheben, um die Musik auch wieder auszuschalten. Und wie gesagt, das ist wirklich so, so laut bei mir, dass es manchmal andere Leute, die im Zimmer sind, gar nicht so richtig wahrnehmen, dass da jetzt was läuft. Und trotzdem muss ich dann schon mal lauter sprechen. Wenn die Musik so richtig laut ist, so wie eben, muss man schon fast sagen, hier heutzutage normal Taube, ja, das Hören, dann, ja, ist Schreien eigentlich unumgänglich. Unumgänglich, um gegen die Lautsprecher Gewalt ja, anzuwirken, da muss man dann schon schreien. Also das ist ein großer Mist. Schon seit eh und je mit diesen Geräten. Ja. Und da haben die sich auch was Tolles entfallen lassen. Durch die integrierte Kamera. Ihr könnt jetzt einfach nur die Hand gegen eine Geste, gegen dieses Google Nest Hub Max ja, schwieriger Name, heben und dann wird es stumm. Dann wird es stumm geschaltet. Ist das nicht fantastisch? Also so wie man spricht, ja. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt mit was beschäftigt seid, ihr telefoniert jetzt gerade und jemand kommt um die Ecke und fängt an, oh, du hast mal einen Moment und dann ne, hält man einfach nur die Hand so hin, um zu signalisieren, du, warte mal einen Moment, sag mal kurz ruhig, ich bin gerade am Telefonieren, ne, ohne dass man was sagt. Und genau diese Geste, genau das könnt ihr mit dem Google Hub machen. Mit dem Nest Hub Max, ja. Genau das. Ja, ihr braucht nicht mal zu schreien für die Lautstärke oder für das Ding stumm zu schalten, wenn ein Anruf kommt oder es an der Tür klingelt, sondern ihr könnt einfach die Hand erheben, ja, diese Geste machen und dann ist Ruhe. Das ist genial. Das ist genial. Seht ihr, sowas, es geht doch noch. Das finde ich innovativ. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber die machen dieses Gerät einzigartig. Es gibt noch nichts, was vergleichbar ist in dem Ding. Da muss ich sagen, Mensch, wären doch alle nur so drin momentan bei Neuigkeiten als hier dieses Team, was diesen Nest Hub Max da jetzt produzierte. So, dann kam der Preis, $229. Hey, ist zwar nicht ganz so billig, aber es ist immer ein Max-Gerät. Nicht schlecht, also gar nicht schlecht, das könnte man ja mal überlegen. Bis dann die Vorstellung eben kam, der alte, der uralte Hub gibt's jetzt auch in Deutschland. Und dieser Nest Hub Max nicht. Nichts. Keine Ankündigung. Nicht gesagt, ob er jemals nach Deutschland kommen wird. Nix. Das heißt, Leute, das beste Produkt der Google I.O. 2019 ist nicht in Deutschland verfügbar. Damit war dann die Stimmung auf dem niedrigsten Punkt angelangt. Ja. Und ich weiß nicht, es war, also ich hätte mir die 1,5 Stunden Keynote eigentlich schenken können. Ja. Ich hab's befürchtet, war dann überrascht und wurde doch noch enttäuscht. Meine Herren, ja, Android Q ist immer noch in der Beta, gibt's jetzt Beta 3, sag mal, wollen die mich verkohlen oder was? Ja. Aber egal, ist ja auch eine Developer-Conference, also Entwicklermesse, also vielleicht ist es auch mal an der Zeit, dass Google wieder ein Konsumenten Happening macht da, ja, aber das scheinen die ja nicht besonders interessiert zu sein, warum, weil sie eigentlich kaum noch aufregende Sachen haben, ne? Naja, okay. Gut, der neue Google Assistant, da muss ich dann mal warten, wie sich das Ganze entwickelt. Es soll ja, es gibt ja jetzt die nächste Generation von Google Assistant, was wohl auch dann am Gerät funktioniert, am Smartphone funktionieren wird. Der ist sehr, sehr schnell, weil teilweise Offline-Verarbeitung da auch mit passiert. Also es gibt auch eine Offline-Funktionalität in der Spracherkennung beispielsweise. Und wird dann quasi vorverarbeitet. Ja, und es werden auch noch für Smart Home Steuerung jetzt neues Konzept erstellt, beziehungsweise ein Programm ist schon ins Leben gerufen worden. Da können sich Firmen wie zum Beispiel Philips Hue, ja, können sich da beteiligen dran. Die brauchen nur wenige Codezeilen dort zu hinterlegen bei Google. Und dann wird es nicht so verarbeitet wie bisher, dass quasi zuerst die Sprache verarbeitet wird in der Cloud bei Google, dann wird übermittelt Google den Befehl an die Cloud von dem anderen Anbieter, der übermittelt es dann wieder an den an das Gateway, an den Hub daheim, und der Hub steuert dann die Lampen, sondern da wird einfach eine ganze Strecke quasi zwischendrin abgeschaltet, so dass quasi Google direkt mit dem Hub kommunizieren kann, und somit hat man dann wesentlich weniger Zeitaufwand und die Chance für Fehler sind auch wesentlich geringer, sodass das alles dann ziemlich schnell geht, zusammen mit der Vorverarbeitung der Stimmen offline im Gerät geht es dann also wesentlich schneller. Dann hat es fast schon so ein Gefühl wie kaum gesagt und schon passiert. Ja. Es ist nicht schlecht. Die geben sich Mühe mit dem Assistant. Was bei mir natürlich jetzt letzte Woche wieder passiert ist, durch die Umstellungen, die hier gemacht wurden, offenbar. Ja. Mehrmals hat der Assistant überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich musste den mehrfach die Woche über rebooten, damit er mich wieder erkennt, die Stimme, damit wieder grundsätzliche Funktionen gehen. Also ich habe da wirklich ein extremes Problem. Sobald irgendetwas von Google geändert wird, ohne Reboot geht da gar nichts mehr dann. Ja. Da muss unbedingt Google noch dran arbeiten. Jemand Unbedarftes, der nicht weiß, was da los ist, wäre vielleicht wochenlang dann mit einem nicht funktionierenden Gerät, bis das nächste Update kommt, dann sind es wieder Wochen. Also das geht einfach so nicht. Ja. Also, puh, mein Lieber, was soll man da machen? Ja, dann gibt es eben auch noch diesen Driving Mode. Der wird ja dann dieses Android Auto teilweise ersetzen. Und was gut ist und was auch schon funktioniert, seit der Google I.O. sogar schon, wenigstens etwas, was geklappt hat gleich und auch in Deutschland funktioniert, zumindest wenn ihr euer Gerät auf US-Englisch stehen habt. Wenn euer Assistant jetzt Alarm gibt morgens, das ist sehr nützlich bei mir, da muss man nicht mehr sagen, also das Passwort und dann Stopp, sondern man kann sofort sagen Stopp. In dem Moment, wo der Alarm kommt, hört also der Google Assistant auch auf den Befehl Stopp, auch wenn ihr vorher nicht den Assistant angeredet habt. Und das ist wirklich gut, wenn es klingelt, einfach nur noch sagen Stopp. Oder bei Erinnerungen, ja, geht Alarm los, ne, Stopp, wunderbar, cool. Ja, das ist nicht schlecht, aber, also, ja, das ist alles. Ja, ich will ja positiv bleiben, ne. Ne, Leute, also das ist, also Fazit von der Google I.O. 2019 ist, ich wurde nicht enttäuscht, weil ich habe auch nichts erwartet. Aber Google hat es trotzdem geschafft, mich runterzuziehen, indem sie dann erst was Gutes gebracht haben, diesen Nest Hub Max, und dann das Einzige, was interessant ist, nicht in Deutschland gebracht haben. Also, ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Keine Ahnung. Gut, dann mache ich mal weiter mit den spärlichen News, die es diese Woche gibt. Das Ende des Back-Buttons ist eingeläutet, auch das konnte man schon bei der Google I.O. mittlerweile sehen. Android Q ist ja dort auch genauer vorgestellt worden für die Entwickler, und da war klar, ab Android Q wird auch der Backbutton aus der Gesture Navigation, also der Gestensteuerung, verschwinden und folgt damit in etwa was Huawei anbietet. Allerdings gibt es immer noch den Home-Button, der dann tatsächlich den Platz unten verbraucht. Und deswegen bin ich froh, dass die Mitteilung auch kam, dass diese Änderungen nicht zwingend sind für die Handyhersteller, für die OEMs, sondern die können weiterhin ihre Sachen so implementieren, ihre Steuerung so implementieren, wie sie wollen. Ich hoffe, dass Honor nichts ändert, weil jetzt habe ich den maximalen Bildschirm zur Verfügung. Wenn es keinen Back-Button mehr gibt, den Home-Button unten brauche ich am allerwenigsten, denn der Swipe nach oben, von dem Display raus nach oben, ist das Einfachste, was es gibt. Und das kann man am einfachsten simulieren. Und der Back-Button ist es vielleicht noch das, was am meisten problematisch sein wird, ja, für die viele User sich da umzugewöhnen und auch für die App-Entwickler. Aber macht euch schon mal drauf gefasst. Ja. Das ist ja alles optional. Bei Android Q wird diese Gestensteuerung möglicherweise bei Default aktiv sein, aber sie ist natürlich auch abzuschalten, sodass ihr ganz normale 3-Button-Steuerung wieder habt. Ja. Aber macht euch schon mal drauf gefasst, wenn ihr in 2-3 Jahren heult, weil jetzt die Bedienung anders ist und auch keine Möglichkeit mehr gibt, das anders zu bedienen. Ich kann euch jetzt nur raten, stellt euch jetzt schon mal um. Die komplette Überarbeitung wird kommen. So. Okay. Haben wir sonst noch was? Ich habe noch einen Link mit der Zusammenfassung drin. Da steht auch noch einiges dabei wegen Android Q. Und naja, schaut einfach mal. Digital Wellbeing führt zu Problemen, nicht nur bei den Menschen, die dann genervt sind, weil sie keine Nachrichten mehr bekommen, die sie dringend brauchen. Und zwar wirklich brauchen. Ja, sie erwarten, stell euch mal vor, euer Telefon sagt dann irgendwann so gegen 22 Uhr, ne, du, jetzt nehme ich eigentlich keine Anrufe mehr für dich entgegen, also es klingelt jetzt nicht mehr. Ne? Dann schlage ich mal Festnetztelefon kurz und klein und hole mir ein gescheites. Ja? und so ungefähr kommt mir das vor mit dem Digital Wellbeing, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass das auch für die Geräte Probleme verursacht, und zwar teilweise ziemlich starke Performance-Probleme, auch beim Pixel 3 und Pixel 3 XL. Einfach diese Digital Wellbeing-Kram da ausschalten und siehe da, euer Gerät arbeitet wesentlich besser, wesentlich schneller und ruckelt weniger. Das scheint wohl daher zu sein, weil im Hintergrund eben bestimmte Tasks ablaufen müssen. Und da wurde wohl nicht so effektiv programmiert. Das muss auch anders gehen. Also eine Erklärung dafür gibt es eigentlich nicht, warum das so sein sollte. Oder warum es so sein muss. Es muss nämlich überhaupt nicht sein. Aber es ist nun mal so. Das heißt, momentan wird empfohlen, dass ihr Digital Wellbeing ausschaltet. Dann müsst ihr in dem Menü, das ihr findet bei Digital Wellbeing, da gibt es oben dieses 3-Punkte-Menü rechts oben, dort müsst ihr den Usage Access ausschalten, Turn off Usage Access, dann in diesem Usage Access Window Digital Wellbeing anklicken und dort dann den Usage Exit Permit auf Off setzen. Ja, und dann ist dieses unglaubliche Missgeschick abgeschaltet und ihr habt wieder ein performantes Gerät. Nicht schlecht. System-Updates werden sich komplett verändern. Auch das wurde hier bei einer Session von Google gezeigt auf der Google I.O. 2019. Auch hier könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Ob gut oder schlecht, Android-Updates werden sich verändern. Mhm. Und zwar massiv. Schlecht weiß ich nicht, ob diese Art des Updates nicht zu Inkonsistenten führt. Inkonsistenzen. Heieiei, heute bin ich wieder neben der Kopf. Project Mainline nennt sich das Ganze und damit werden einzelne, Layers geupdatet über den Play Store. Also das heißt, es kommt nicht etwa über den Play Store zu einem Update, ja, wie jetzt ihr dann so eine Nachricht bekommt, System-Upgrade, ne, wird installiert und so und dann irgendwann Reboot, das wird es so nicht mehr geben dann, sondern das wird jetzt also die einzelnen Services werden geupdatet, zum Beispiel die Media Codex, Media Framework Components, DNS Resolver und so weiter, Documents UI, Permission Controller, die EXT Services, das ist also für die sehr wichtig für die Verbindungen, ja, zu auch zu Speicher und zu externen Drives auch, ja, und auch für die Kommunikation mit dem Netzwerk, ja. Time Zone Data, Module Metadata, Networking Components und. Das alles wird dann in einzelnen Paketen über den Play Store im Hintergrund geupdatet. Ohne Reboot. Wo ich da Bedenken habe, ist, dass da dann einzelne Komponenten auf einmal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr mit den anderen Komponenten zusammenarbeiten können, weil diese nicht geupdatet wurden und so weiter und so weiter. Ist doch eine gewisse Chance drin, dass es da Probleme gibt. Ich kenne das ja von dem Linux-System, da ist es auch so, dass man viele Software im Hintergrund aktualisieren kann, ohne dass man rebooten muss. Außer der Kernel wird aktualisiert, dann ist ein Reboot unbedingt erforderlich. Macht man das nicht, dann kann es passieren, dass man Teile vom geupdateten System nutzt, die noch nicht zu dem Kernel passen, weil der alte Kernel noch aktiv ist und der neue noch nicht aktiviert ist, aber die Komponenten für den neuen Kernel bereits laufen. Und da kann es dann manchmal eben Schwierigkeiten geben. Inwiefern das zum Tragen kommt, wird sich zeigen. Android-Nutzer haben offenbar die Angewohnheit, dass ihr Gerät gar nicht mehr ausgeschalten wird, sehr zu meiner Verwunderung, als ich das übrigens festgestellt habe. Ja, weil bei mir wird nachts das Gerät immer abgeschaltet, immer, ja, und offenbar ist es so, dass es bei den meisten Leuten nie abgeschaltet wird, also wird auch nie ein Reboot gemacht und das könnte zu massiven Problemen führen. Also ich hoffe, dass die sich da das ganz genau überlegt haben und ganz genau auch eine Risikoeinschätzung gemacht haben, was da falsch laufen kann, ja, weil, ja, ihr kennt ja Murphys Gesetz, ne, was schief gehen kann, wird auch schief gehen, ja, ist so, war noch nie anders. Jo, gut, wo haben wir noch was? Home-Systeme werden umbenannt, ich hab's eben schon mal gesagt, die Google Hubs wurden ja umbenannt in Nest Hub, Google Nest Hub und Nest Hub Max. Und man erwartet, dass mittelfristig auch der Google Assistant umbenannt wird. Die Geräte Google Home und Google Home Mini, dass die zum Beispiel dann in Nest Home und Nest Home Mini oder sowas umbenannt werden. Ja. Im Moment wurde darüber noch nichts offiziell verbreitet, man geht einfach nur davon aus, man will mit dieser Nest-Reihe da eben ein neues Branding quasi aufziehen, das eben für die Home-Automatisierung, ja genau, die Home-Atomisierung, ja genau, seid lieb zu eurem Assistenten, sonst werdet ihr atomisiert. Ja. Nein! Die Automatisierung, ja, soll da eben damit verbunden werden. Nest geht übrigens damit auch komplett auf in Google. Nutzer eines Nest-Gerätes, zum Beispiel des Thermostates etc., werden aufgefordert, einen Google-Account zu nutzen stattdessen. Und alle Daten werden verbunden und läuft alles jetzt direkt bei Google Und somit ist die volle Integration jetzt gelungen. Warum das gemacht wurde, weiß nicht. Nest war jetzt nicht unbedingt ein Umsatz Bringer oder so. Weiß nicht genau. Ich hätte lieber diesen Nest-Namen abgeschafft. Aber naja, okay, was soll's. Ist es nun mal so. Und jetzt hat eben Google seine Dienste umbenannt. Nest, die Firma, ist jetzt nicht mehr eigenständig tätig, sondern ist jetzt komplett einverleibt. Und alle Daten sind jetzt bei Google. Ja. Background-Apps ohne Macht in Android Q. Ja, ich habe es ja gesagt, ne? Schlimmer geht immer. Das Filesystem, ja, auf die nächste Version jetzt verschoben. Ja, dieses Problem, da haben ja die Entwickler protestiert dagegen. Aber jetzt mit dieser Geschichte hier, da will Google doch tatsächlich jetzt das Ganze also durchziehen. Und zwar Background-Apps können keine Launch-Activities mehr machen. Das heißt, es ist de facto das Ende für Sachen wie Tasker und ähnliche Apps, die eben im Hintergrund zu bestimmten Uhrzeiten oder zu bestimmten Ereignissen eben etwas ausführen wollen. Das ist schlecht. Also, das sind einige Apps davon betroffen. Jetzt nicht nur solche offensichtliche Apps wie Tasker beispielsweise, aber es könnten auch alle anderen Apps betroffen sein, die zum Beispiel etwas ausführen, wenn man an eine bestimmte Stelle kommt oder eine bestimmte Uhrzeit eventuell erreicht ist und das im Hintergrund laufen soll. Ich weiß gar nicht, was das soll, warum das immer weiter eingeschränkt wird mit dieser Nutzung von Hintergrundapplikationen. Das finde ich doch schon sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Für Android Q ist das allerdings ganz klar ein riesiger Nachteil. Und so langsam bin ich mir nicht sicher, ob ich das haben möchte auf meinem Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich wirklich Bedenken. Sicherheit mag ja okay sein, aber ich will auch noch was damit anfangen können. Also, ich habe es schon vorhin erwähnt, neuer Google-Assistent mit teilweise Offline-Funktionalität ist hier im Anzug. Hier wird sich zeigen, inwiefern dieses Deep Learning bei Google verbessert wurde. Angeblich sollen Sachen von über 100 Gigabyte Daten jetzt auf 95% herunter geschraubt werden. Und bei der Erkennung bedeutet dies, bei der Spracherkennung bedeutet dies, dass nur wenige Megabyte sozusagen auf den Geräten liegen müssen und dann können die trotzdem eine Offline-Texterkennung machen. Ja. Oder zumindest mal eine Spracherkennung im groberen Sinne. Also das ist ja nicht schlecht. Wie das dann aussehen wird und wann vor allem der Assistant dann erhältlich ist und auch nach Deutschland kommt, ist wieder so eine Geschichte. Vielleicht muss ich auch noch anführen, das war ja vorhin, habe ich das irgendwie vergessen am Anfang mit der Google I.O. Vorstellung. Da ging es ja auch darum, dass dieses Live-Transcribe und so weiter für so viele Menschen da hilft. Ja, und das eben mit Leute mit Hörschwäche und mit Sehschwäche, dass die dann hier ganz tolle Sachen machen können. Wenn ihr Englisch sprecht, nur für englischsprachige Menschen gibt es da Hilfe. Ja. Das ist natürlich übelst. Gut, weiter geht's. App der Woche. Ja. Bridge Construction Simulator. Das hat's gemacht. Der Bridge Construction ist immer so eine lustige Sache. Da gab es schon früher Apps mit, sagen wir mal, ja, lustigen Sachen, aber so die Grafik war dann doch ein bisschen hinten dran, muss man sagen. Das hat sich hier geändert mit dem Bridge Construction Simulator. Das sieht jetzt einigermaßen gut aus. Trotzdem bleibt es bei den grundsätzlichen Sachen. Ihr müsst Brücken bauen über mehr oder minder schwierige Gegebenheiten, ja, und das ist nicht so einfach. Ihr habt am Anfang nur die Stahlträger zur Verfügung, dann gibt es verbesserte Stähle und Stahlseile mit der Zeit, und ihr müsst eben Konstruktionen so machen, dass auch schwere Fahrzeuge ohne Probleme über diese Brücke fahren können. Das ist am Anfang super leicht. Nach ganz kurzer Zeit wird es aber super schwer. Ganz einfach. Weil die Längen beispielsweise immer größer werden oder immer weniger Punkte vorhanden sind, um eine Brücke zu stabilisieren. Und letztendlich müsst ihr dann schon ziemlich findig bauen, damit es auch klappt. Dieser App kann man schon eine gewisse physikalische Treue, sage ich mal, vorhalten. Ja, also durchaus ist es so, dass die physikalischen Gegebenheiten tatsächlich hier stimmen. Ja. Ob die jetzt 100% eingehalten werden, mag ich natürlich auch bezweifeln. Ganz klar, da müsste man einen Statiker fragen. Aber also im Großen und Ganzen sind mir keine Fauxpas aufgefallen. Im Prinzip kann man das so sehen, manchmal hat man das so in so Motivationskursen als Teamarbeit oder so, gibt es manchmal, dass man zum Beispiel solche Konstruktionen macht, die möglichst stabil sind. Und dann gibt es eben spezielle Strukturen, bestimmte Strukturen, die könnt ihr einfügen, und die halten dann auch tatsächlich wesentlich fester als, wenn jetzt diese Verstrebungen eben zum Beispiel nicht vorhanden sind. Und diese Genauigkeit ist relativ gut bei dieser App und wird halt auch eingehalten. Und ich denke, man kann schon sagen, dass das okay ist. Macht auf jeden Fall Spaß, ob es jetzt wissenschaftlich okay ist oder nicht. Egal, macht jedenfalls Spaß. Und das Einzige, was ich mir gewünscht hat, wäre, wenn so die Autos dann die Überquerung nicht schaffen, dass es dann auch ein spektakuläres Boom, ne, gibt, aber nee, die fallen einfach nur so runter. Gut, Bridge Construction Simulator, natürlich gibt es da In-App-Purchases und Werbung, ja, kommt man heute wohl nicht mehr drum herum, dennoch macht es Spaß und man kommt auch so ganz gut voran, muss ich sagen. Tipps gibt es, die man sich holen kann, wenn man mal nicht mehr weiter weiß, also alles ganz okay. Bridge Construction Simulator im Play Store, kostenlos zum Download erhältlich. So, nach der ersten Schrecksekunde, weil es ist nämlich tatsächlich passiert, während der Aufnahme so, ist tatsächlich die Oberfläche abgemurkst, ja, tatsächlich. Aber zum Glück hat dieses Android Evolution Recording Programm, eine Audio Revolution, Evolution. Oh, Recording-Programm tatsächlich im Hintergrund die Datei gespeichert, und somit konnte ich die ganz normal importieren wieder und die Aufnahme fortsetzen. Ansonsten wären über eine Stunde Gequassel weg gewesen. Wow, Glück gehabt nochmal. Tja, okay. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie ihr in der Frage und Anregung Infos habt, in der Line-Community geht's rund oder im Video im Channel The Netcast auf YouTube. Auch dort könnt ihr das loswerden. Und nächste Woche wird auf jeden Fall der Community-Part deutlich groß ausfallen. Größer geht ja nicht, weil heute gab es ja gar keinen Community-Part, sorry. Deswegen wird alles nachgeholt nächste Woche. Die ganzen Links und Informationen findet ihr ebenfalls unter auf YouTube oder auf uncast.thenetcast.com, wie immer die Mehrzahl denken, thenetcasts.com, S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.